Öffentlicher Münzkleinsprecher telefonieren ab 5 Cent Teleruf an Hasenheide, für Elektronik Konrad, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Flasche Christinen, Rubin, Vitamin, Saft, pfandfrei, die hier auf der Ablage des Fernsprechers abgelegt ist, sowie zahlreiche Kastanien, Kastanienschalen und Kastanienblätter, die hier die Doppelfernsprecher umgeben. Ansonsten, außer Nieselregen und zahlreichen Menschen, die hier die Hasenheide Richtung Karstadt bummeln, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.